erstaunt sind, auf die, die gleich erstaunt sind, wenn irgendwas geschieht, was so ein Trister, Philister, angeblich nicht gern sieht. Wir schießen auf den Muckern, auf den Spießer, wir schießen auf den heimlichen Genießer, der anderen nichts gönnt und unmoralisch nennt, all das, was er nicht darf. Hände hoch auf diesen, da schießen wir scharf. Sein, wenn zwei Herzen sich Liebe gestehen. Nacht muss es sein, wenn du heimlich mal küsst. Nacht muss es sein, wenn das Wunder der Liebe geschieht. Ja, Nacht muss es sein, eine Nacht so wie heute. Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt. Das ist Berlin, die Stadt, die meine Liebe hat. Genau im Mittelpunkt der Welt hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an der Spree, wer dich erst kennt, Berlin, der sagt dir nie Adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen. Du mein Berlin, Berlin, Berlin, Berlin.